Bananen, that's nice. Coco, Coco, Coconuts, Limen und Rum. Champagner drauf und das Ganze schüttet man um. Diesen Drink aus der Jamaika-Bar trank ich, als ich auf Jamaika war. Das Rezept, das hab ich mitgebracht. Ich weiß, wie man es macht. Bamboo, Bamboo, sieben Dinge braucht man dazu. Viel Gin, viel Eis und ein paar Bananen, that's nice. Coco, Coco, Coconuts, Limen und Rum. Champagner drauf und das Ganze schüttet man um. Champagner drauf und das Ganze schüttet man um. Bam.